Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, after we have spent so many teachings, three on just one verse. Nach so vielen Lektionen, nämlich genau drei, in denen wir uns mit einem einzigen Vers beschäftigt haben. I think it's time to move on to the fourth, to the second verse. Ist es an der Zeit, zu Vers 2 überzugehen. Here the Apostle Peter tells us, you are not forgotten. Hier sagt der Apostel Petrus, ihr seid nicht vergessen. For you have been chosen and destined by Father God. Denn ihr seid von Gott, dem Vater, auserwählt und bestimmt worden. Now, I want you to understand the context again of what Peter is talking to. Ich möchte, dass du noch einmal den Kontext dessen verstehst, was Petrus sagt. If you're in the middle of a beautiful conference, wenn du mitten in einer schönen Konferenz bist, with a faith-inspiring message, mit einer zum Glauben inspirierten Botschaft, beautiful time of praise, du dich in einer schönen Zeit des Lobpreises befindest, you don't need that word. Brauchst du dieses Wort nicht. Because you feel the presence of God. Denn du spürst die Gegenwart Gottes. But Peter didn't write that to people at a conference. Petrus schrieb das aber nicht an Menschen, die sich auf so einer Konferenz befinden. Remember, people wrote that to refugees. Erinnere dich, er schrieb das an Flüchtlinge. People scattered all over the world. By persecution. An Menschen, die durch Verfolgung über die ganze Welt verstreut waren. Now, it's a very different situation if you are a refugee scattered because people hate you because of your faith. Es ist eine ganz andere Situation, wenn du als Flüchtling vertrieben wurdest, weil die Menschen dich wegen deines Glaubens hassen. Or if you just live your ordinary daily life. Oder du einfach dein normales Alltagsleben lebst. Peter wants them to understand a very simple truth. Petrus wollte, dass sie eine sehr einfache Wahrheit verstehen. It doesn't matter where you are or what is going on in your life. Es spielt keine Rolle, wo du bist oder was in deinem Leben vor sich geht. You have to keep reminding yourself that you're not forgotten. Du musst dich selbst immer wieder daran erinnern, dass du nicht vergessen bist. You know, my dear friends, I have a huge passion. Meine lieben Freunde, ich habe eine große Leidenschaft. That we apply the biblical truths in every circumstance. Dass wir diese biblischen Wahrheiten in allen Lebenslagen anwenden. Because in good times we so easily get spiritually lazy. Denn in guten Zeiten werden wir so leicht geistlich faul. Then we come into difficult times and then we don't remember anymore that we've been loved, accepted and chosen. Wenn wir dann in schwierige Zeiten kommen, erinnern wir uns nicht mehr daran, dass wir geliebt, angenommen und auserwählt sind. So Peter needed to remind them that you are not forgotten, not because of what you are going through, but because of what Jesus did. Petrus musste sie daran erinnern, dass sie nicht vergessen sind, nicht wegen dem, was sie gerade durchmachen, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Do you know, I have understood and am understanding more and more. Ich habe es so verstanden und verstehe es immer besser. You know, for me, it's becoming almost the older I get, the clearer it comes. Je älter ich werde, desto klarer wird es. Life with Jesus is a continual permanent progress. Das Leben mit Jesus ist ein ständiger, permanenter Fortschritt. And here is an important key. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel. You cannot relax in your spiritual life. Du darfst dich in deinem geistlichen Leben nicht zurücklehnen. You can't. Das kannst du nicht tun. The moment you come to a still stand, you are not standing still, you are actually regressing. In dem Moment, in dem du zum Stillstand kommst, stehst du nicht still, sondern du gehst sogar zurück. Because God is constantly moving. Things are increasing with God constantly. Denn Gott ist ständig in Bewegung. Die Dinge nehmen bei Gott ständig zu. Think about it. The Bible says the increase of his government is with no end. Denk darüber nach. Die Bibel sagt, die Zunahme seiner Herrschaft hat kein Ende. So God is not a God that is standing still, wondering what he's going to do the next 3 years. Gott ist kein Gott, der stillsteht und sich fragt, was in den nächsten 3 Jahren tun wird. God's kingdom is a growing kingdom, an increasing kingdom. Gottes Reich ist ein wachsendes Reich, ein zunehmendes Reich. So if you and me walk together, wenn du und ich zusammen unterwegs sind, and I'm a constantly moving person, und ich ein Mensch bin, der ständig in Bewegung ist, The moment you stand still, you're actually going backwards. Gehst du in dem Moment, in dem du stehen bleibst, eigentlich rückwärts? You might not physically go back, but in relationship to me, where you are with me now, you're actually going backwards. Du gehst vielleicht nicht physisch zurück, aber in der Beziehung zu mir, in der du jetzt mit mir bist, gehst du tatsächlich zurück. And we have to remember that it's too easy to give up the ground that we have conquered through Christ Jesus. Wir müssen uns daran erinnern, dass es zu einfach ist, den Boden, den wir durch Jesus Christus erobert haben, wieder aufzugeben. So what happens? Was geschieht also? We live by faith. Wir leben durch den Glauben. We experience good stuff by faith. Wir erleben gute Dinge durch den Glauben. Then we go into difficult moments. Dann kommen wir in schwierige Momente. And we let down our shield of faith. Und lassen unser Schild des Glaubens fallen. We stop standing firm in what we already have conquered. Wir hören auf, fest in dem zu stehen, was wir bereits besiegt haben. We start to doubt whether we are forgotten or not. Wir beginnen zu zweifeln, ob wir vergessen wurden oder nicht. That's why we need this constant reminder. It doesn't matter where you are never forgotten. Deshalb brauchen wir diese ständige Erinnerung. Es spielt keine Rolle, wo du bist nie vergessen. May the persecution, may the whole world be against you, may you be scattered. Möge die Verfolgung, die ganze Welt gegen dich sein, mögest du vertrieben werden. God will never for one millisecond forget you. Gott wird dich nicht eine Millisekunde lang vergessen. Do you know, this is something that I have established in my own life. Das ist etwas, das ich in meinem eigenen Leben etabliert habe. That in difficult moments, it's me and God who are the majority and can walk through anything. In schwierigen Momenten sind Gott und ich die Mehrheit und können alles durchstehen. And that's what Peter is trying to remind them. Das ist es, woran Petrus sie erinnern will. Look, you are not forgotten, for you have been chosen and destined by Father God. Ihr seid nicht vergessen, denn ihr seid von Gott, dem Vater, auserwählt und bestimmt worden. I tell you, I have known a lot of people. Ich kannte viele Menschen. Who walked by faith in the supernatural. Die durch Glauben im Übernatürlichen gewandelt sind. Who did incredible things for the kingdom of God. Die unglaubliche Dinge für das Reich Gottes getan haben. And in difficult, in crisis moments, they actually doubted whether God had forgotten them or not. In schwierigen Krisenzeiten aber haben sie tatsächlich gezweifelt, ob Gott sie vergessen hat oder nicht. You know, unbelief has a certain language that's easy to detect. Unglaube hat eine bestimmte Sprache, die leicht zu erkennen ist. Doubt also has a language easy to detect. Auch der Zweifel hat eine Sprache, die leicht zu erkennen ist. So does faith. Das gilt auch für den Glauben. And you will hear this language of unbelief by people saying, if God really loves me, why did he not heal me? Du erkennst die Sprache des Unglaubens, wenn Menschen sagen, wenn Gott mich wirklich liebt, warum hat er mich dann nicht geheilt? See, that language shows that deep in their hearts they believe that they have now been forgotten. Diese Art der Sprache zeigt, dass du tief in deinem Herzen glaubst, dass du vergessen worden bist. I'm going to talk a little bit more about that tomorrow. Ich werde morgen ein wenig mehr darüber sprechen.